Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße euch zur 21. Vorstandssitzung des 12. Bundesvorstandes am 9. August 2018. Es ist 20.30 Uhr. Wir starten damit pünktlich die Versammlungsleitung. Übernehme ich der Carsten. Das Protokoll macht wie immer Gabriele. Anwesend sind der Carsten, der Lothar, der Thomas, Sebastian, die Lilly, die Dorle und Petra. Es fehlen im Moment noch Astrid und Tobias. Damit ist aber die Beschlussfähigkeit gegeben und wir gehen direkt über zur Top 1 Genehmigung des letzten Protokolls, verlinkt im Pad in der Zeile 31. Wer dafür ist, trägt sich bitte ein, Zeile 33 oder halt dagegen oder Enthaltung. Ich enthalte mich, weil ich das letzte Mal nicht da war. Okay. Ach, ich ja auch nicht, Entschuldigung. Ihr dürft aber trotzdem dafür stimmen, auch wenn ihr nicht da wart. Das macht man aber nicht. Warum nicht? Ich kenne das so aus den Ausschüssen. Das macht man nicht, weil man ja keine Ahnung hat, ob es richtig ist. Aha. Weil man nicht da war. Aha, das heißt also, alle, die unsere Protokolle lesen, wissen nicht, ob die richtig sind. Ja. Außerdem vertraue ich da ja den Vorstandskollegen, die teilgenommen haben. Deswegen bin ich auch dafür. Petra ist dafür, der Lothar ist dafür. Enthaltung haben wir dort, der Sebastian, Lilly. Der Thomas fehlt noch. Sekunde, kann ich mich hier oben bei dafür eintragen? Ich muss hier nochmal schnell direkt nachschauen. Danke. Okay. Trotzdem fehlt der Thomas noch. Thomas, kannst du uns hören? Scheinbar nicht. Gut, dafür Carsten, Petra, Lothar, Sebastian, Enthaltung Dordo und Lilly. Damit ist dieses Protokoll aber genehmigt. Dankeschön. Top 2, Termin der nächsten Sitzung. Die nächste Bundesvorstandssitzung ist am 23.08., wie gehabt auch am Donnerstag, 20.30 Uhr hier, auch wie gehabt im NRW Mumble. Top 3, Bericht des Vorstandes. Ich starte, der Carsten, der hatte Urlaub, der hatte eine Dienstreise von eine Woche nach München und hat dann am letzten Wochenende an der BUFU-Klausur in Leipzig teilgenommen. Fragen an mich bitte. Da sind keine, dann gebe ich weiter. Schönen guten Abend, Sebastian. Hallo in die Runde, hallo an die Kollegen und natürlich Gabriele, wie immer besonders. Ja, ich war auch bisher unterwegs, die vorletzten Wochen war mit auf der Klausur, habe in Leipzig auch die Freunde vom Leipzig E-Sport getroffen, um da anzubandeln und Kontakt zu halten. Ansonsten war ich vorrangig mit der Juristerei beschäftigt. Zum einen steht immer noch das Real-Life-Treffen mit den Kollegen vom Justiziariat an, aber auch sonstiges Rechtliches, was einen aktiv hält als Vorstand. Ja, vielen Dank, Sebolino. Gibt es Fragen an Sebastian? Ich wollte nochmal gerne anmerken, in Bezug auf die Fragen, wer ans Mikrofon springt, muss sich dessen bewusst sein, dass aufgenommen wird. Wiederholen wir gerne jedes Mal, bevor es ins Mikro geht. Ein guter Hinweis. Unsere Vorstandssitzungen werden eigentlich grundsätzlich aufgezeichnet. Von daher, ja, wer hier spricht, wird aufgezeichnet. Am Mikrofon ist der PA02, bitte. Abend, Klausur. Bisher habe ich noch nicht so mitbekommen, was da auf der Klausur passiert ist. Habt ihr da irgendwelche Beschlüsse getroffen? Gibt es da irgendwas zum Nachlesen? Kommt da noch was? Also wie du jetzt auch heute merkst, aber ansonsten sind wir eigentlich ein recht transparenter Vorstand, dass wir auf alles immer bereitwillig Antwort geben oder auch hier diskutieren oder auch immer gern zu besonderen Themen am Montag was machen. Die Natur der Sache, und das sagt ja der Ursprung des Wortes schon bei der Klausur, bedeutet, dass das eine geschlossene Sitzung ist. Und so haben wir eigentlich auch den wesentlichen Teil der Themen und was wir da besprochen haben, das mitgenommen, was eigentlich nicht öffentlich war, um uns darüber auszutauschen, was nicht wenig war. Ich weiß nicht, Carsten, willst du es ergänzen, beziehungsweise schauen, inwieweit ich da was übersehen habe? Nein, übersehen hast du gar nichts. Die Bezeichnung ist schon korrekt. Es gibt natürlich immer wieder Themen, auch innerhalb dieser Partei, die nicht öffentlich behandelt werden müssen. Das hat unterschiedlichste Gründe vom Persönlichkeitsrecht her und dergleichen. Was wir aber auch, oder wofür die Klausuren in allen Bundesvorständen genutzt werden, die ich bislang besuchen durfte, das ist auch so ein bisschen das Socializing untereinander der Bundesvorstandsmitglieder, was ich für einen ganz wesentlichen und wichtigen Punkt empfinde, weil ich kann nur mit Menschen gut zusammenarbeiten, die mir auch in irgendeiner Art und Weise bekannt sind, und das Vier-Augen-Gespräch am Abend mit dem einen oder anderen, das gibt einem dann doch eine ganze Menge. Oh. Danke für die Nachfrage. Ist er vom Mikrofon? Ja, genau. Danke für die Nachfrage. Dann ist das wohl soweit auch geklärt. Weitere Fragen an Sebastian? Das ist nicht der Fall. Dann einen schönen guten Abend, Lilly. Hallihallo. Ich wollte zur Klausur auch noch ergänzen, dass wir Beschlüsse natürlich im Umlaufbeschluss beziehungsweise dann in der HOFO-Sitzung treffen. Und ja, das ist dann, glaube ich, transparent, dass wir das wissen. Okay. Aber so, okay. Ja, ich entschuldige. Das war die künstlerische Pause hier. Natürlich, ansonsten geht das nicht. Nein, ich habe eben unten noch was eingetragen und war damit nicht ganz fertig. Ich dachte, in der Manuskript stand jetzt an dieser Stelle ist Applaus vorgesehen. Schweigen. Nee, schade eigentlich. Naja, wir arbeiten dran. Gut. So, ich war natürlich auch bei der BOFO-Klausur, hauptsächlich deswegen, weil sie in Leipzig war und es war schön, euch zu Gast zu haben. Wir haben dort, aber nicht nur dort, sondern auch rundherum die Programmkonferenz weiter vorbereitet. Termine dann später unten, das habe ich nämlich gerade eingetragen. Habe mich auch wieder um die Betreuung der SG-Bundes-PR gekümmert, dass wir da aus der Sommerpause wieder rauskommen und in den Wahlkampf reinkommen. Wahlkampf war dann auch ein Stichwort, auch den haben wir weiter vorbereitet. Da kommen wir, glaube ich, an geeigneter Stelle auch noch dazu. Und ansonsten ist das meine erste richtige Arbeitswoche wieder und dann geht es hier wieder in die vollen Reihen mit dem ganzen Kleinkram, der über den Sommer ein bisschen liegen geblieben ist, beziehungsweise sich aufgestaut hat. Ja, vielen Dank, Lilly. Fragen an Lilly. P02, bitteschön. Ja, da habe ich auch noch eine Frage. Gibt es ein Status-Update, um aus der Sommerpause rauszukommen, was die Social-Media-Bilder angeht? Habt ihr da inzwischen drüber reden können? Ja, du beziehst dich darauf, ob wir zu der Kampagne von Frau Wagenknecht Stellung nehmen möchten. Wir haben da intern drüber sprechen können und haben uns mehrheitlich dazu entschieden, wenn da mal was Ernsthaftes kommt, wo wir eine Steilvorlage sehen, würden wir das tun und dann auch entsprechendes zur Verfügung stellen. Aber per se zu jedem, ich nenne es jetzt mal Kleinkram anderer Parteien und so weiter und so fort, würden wir nicht Stellung nehmen wollen. Dankeschön. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir nochmal Astrid, die ist heute Abend nicht anwesend und somit geht es weiter mit Lothar. Schönen guten Abend. Ja, hallo. Die Kontostände, wir haben Guthaben in Summe von 648.000 Euro. Denen stehen gegenüber Verbindlichkeiten in Höhe von 304.000 Euro. Ansonsten, der Rechenschaftsbericht 2017 geht mühsam voran. Also wir haben jetzt drei Landesverbände beim Wirtschaftsprüfer, Bayern, Brandenburg und Hamburg. Sachsen-Anhalt ist in der Endkontrolle. Aber es ist halt auch noch sehr, sehr viel offen. Ja, ansonsten, ich war ja auch auf der BUFO-Klausur und habe die üblichen Mumbles, Schatzmeisterin und Beitragskonto gemacht. Wenn Fragen sind, raus damit. Thomas, bitte. Ja, ich habe eher keine Frage. Ich sage mal erstmal ein herzliches Dankeschön, sage ich mal auch an Lothar, dass du auch die Beitragsrechnung der BPI gerade sehr zeitnah wirklich sofort überwiesen hast. Ein herzliches Dankeschön dafür. Ich bringe aber auch mal die Anregung mit rein, weil auch Lothar, du weißt ja, normalerweise wären es über, glaube ich, 1.300, 1.500 ist mir momentan noch Wumpe an Beitrag gewesen. Es gibt ja so eine komische Deckelung. Und PPI hat eigentlich, sage ich mal, auf Dauer höhere Ausgaben, alleine jetzt schon. Deswegen würde ich einfach mal anregen, ob der Bundesvorstand sich von sich aus mal Gedanken macht, einen freiwilligen Beitrag zu leisten an die PPI, was möglich ist, auch gemäß der Satzung der PPI. Einfach nur mal mit rübergegeben, weil auch die PPI muss funktionieren und will auch noch eine Eintragung hinkriegen in in der Schweiz, also sprich registriert werden mit Steuernummer, mit allem drum und dran. Und das sind auch nochmal so kleine Kosten, sag ich mal, im Bereich von um die 1000 Schweizer Franken. Plus, da kommen ja immer noch ein paar andere Sachen dazu. Und ich weiß auch, es wird noch einen Erwartungsänderungsantrag geben, dass diese Beitragsdeckelung momentan auf 20% in Zukunft hoffentlich nicht weiter stattfindet. Weil diese Selbstbeschränkung, die von anderen mit aufgedrückt war, weil die deutsche Dominanz, die gesehen wurde, verhindert werden sollte. Ich glaube mal, da sollte man einfach mal den, sag ich mal, sagen, das ist Vergangenheit. Wir wollen uns hier weiter nach vorne bewegen und gerade PPI, gerade, sag ich mal, da sind viele Sachen auch im Ecosoc drumherum, wo ja auch viele Dinge schon laufen. Man muss da mal vielleicht ein bisschen auch ein Zeichen setzen. Und ich würde mich freuen, wenn der Bundesvorstand sich von sich alleine Gedanken macht, da was zusätzlich mit hinzuzugeben. Ja, erstmal danke an dich, Thomas. Ich habe die Beitragsrechnungen, die so für alle Länder gemacht werden mussten, gesehen. Das ist eine Heidenarbeit. Ich hoffe, du verzeihst auch, dass ich so ein bisschen dann auf die Deckelung gepocht habe, aber wir haben halt auch so noch Ausgaben vor uns liegen, die relativ wichtig sind. Das mit der Deckelung insgesamt, man muss auch sehen, sind jetzt zwei Länder, Deutschland und Tschechien, die zusammen 40% vom Gesamtbudget tragen, gegebenenfalls auch mehr, kommt halt darauf an, wie so die Zahlungsmoral der anderen ist. Von daher halte ich persönlich die Deckelung eigentlich schon für sinnvoll, aber man kann ja mal drüber diskutieren. Ja, vielen Dank dafür. Zum einen für die Anregung, Thomas. Ich denke, Gedanken werden wir uns sicherlich mal drüber machen. Andererseits sehe ich das natürlich auch, das, was Lothar sagt, das Hemd und die Hose. Aber ich glaube, das Gesamtkonstrukt in der finanziellen Geschichte sollte dann nochmal in irgendeiner Form besprochen und überdacht werden. Weitere Fragen an Lothar? Das ist nicht der Fall. Dann jetzt nochmal einen schönen guten Abend an Dorle. Guten Abend noch in die Runde. Ich war ja bei der letzten Bundesvorstandssitzung nicht anwesend, weil da hatte ich 3 Tage Urlaub mir genehmigt, mal piratenfrei. Und dann war ich jetzt auch letztes Wochenende auf der Buchow-Klausur. Wir hatten einen Landesparteitag in Bayern, wo ich anwesend war. Eine Aufstellungsversammlung im Bezirk Oberbayern. Dann hatten wir noch eine Kassenprüfung im Landesverband Bayern, wo ich auch mit unterstützt habe. Dann allgemeines Tagesgeschäft und diverse Mumble-Termine. Ja, vielen Dank, Dorle. Gibt es Fragen an Dorle? Ich sehe niemanden am sprechenden Mikrofon. Von daher dann jetzt einen schönen guten Abend an Thomas. Ja, wunderschönen guten Abend zusammen. Ich fange wieder an mit den Mitgliederzahlen. 9.072 Mitglieder insgesamt, davon 27 schwebende und 4.259 stimmberechtigte Mitglieder. Ja, ich habe auch ziemlich kurz beim LBT vorbeigeschaut in Bayern. Das lag daran, dass ich einen anderweitigen Termin an diesem Wochenende schon sehr, sehr lange hatte, wo der LBT dann quasi hinterherkam. Deswegen leider nur kurz vorbeigeschaut. Aber ich habe festgestellt, sie haben sehr erfolgreich ein Landtagswahlprogramm beschlossen. Und ja, ich glaube, das ist ganz gut gelaufen. Ja, ansonsten bei der Klausur in Leipzig. Leipzig ist eine wunderschöne Stadt und Lilly, ich komme immer wieder gern, aber es dürfen gern 10 Grad weniger sein beim nächsten Mal. Danke. Ich versuche das angemessen zu berücksichtigen. Gut, vielen Dank, Thomas. Gibt es Fragen an Thomas? Das ist nicht der Fall. Von daher dann jetzt einen schönen guten Abend, Tobias, der zu uns gestoßen ist. Ja, guten Abend. Ich war auch auf der Buchow-Klausur. Beim LPT Bayern war ich anwesend. Dann habe ich mich wieder mit den Pad-Alternativen beschäftigt. Da hat sich jetzt ScriptPad als die beste Alternative herauskristallisiert. Dazu kommt dann gleich der Antrag. Ansonsten war so der Hauptteil meiner Arbeit Bioentwicklung und ich habe auch mich mit den neuen Mitarbeitern oder Mithelfern beschäftigt. Habe denen ein paar grundlegende Sachen erklärt. Und bei meinem Antragsportal gehe ich jetzt immer noch davon aus, dass ich Ende August ungefähr etwas liefern kann, das man dann schon testweise benutzen kann. Fragen? Scheinbar keine. Vielen Dank, Tobias. Und last but not least, guten Abend, Petra. Bisschen lauter vielleicht. Petra, wir sehen, dass du die Push-to-Talk-Taste drückst, aber wir hören dich leider nicht. Petra scheint da technische Probleme zu haben. Also du bist bei uns nicht zu hören, falls du mich hörst. Okay, dann verschieben wir den Part von Petra ein wenig nach hinten und kommen dann jetzt zu den Anträgen. Wir haben unter 4.1 den Antrag Umstellung auf eine neue Pet-Software, CryptPet, und da gebe ich auch direkt wieder an Tobias, von dem ist nämlich der Antrag. Ja, wir haben uns jetzt einen Plan überlegt, wie das mit der Umstellung auf eine neue Pet-Software funktionieren könnte. Wir hatten mit Thorsten von der Bundes-IT noch einen Mumble-Termin vor ungefähr 3 Wochen und haben uns dann für CryptPet vorläufig entschieden. CryptPet ist eine recht moderne Lösung für Pets. Das Ganze soll dann unsere alten Installationen ersetzen. Also wir haben aktuell 2 Softwarelösungen im Einsatz. Wir haben diese öffentlichen Etherpads, die unter piratenpad.de/p/padname erreichbar sind. Und es gibt diese Teampads, die dann irgendwie bufo2017.piratenpad.de heißen. Das große Problem ist bei den Teampads, dass die Software seit 4 Jahren nicht mehr weiterentwickelt wird und dass wir auch niemanden haben, der sich damit auskennt. Also auch die Administration ist ein großes Problem und wir müssen mal Glück reden, dass das Ganze überhaupt noch läuft. Bei der anderen Software, bei Etherpad Lite, das für die öffentlichen Pads benutzt wird, ist das Ganze nicht so dramatisch. Das wird tatsächlich noch weiterentwickelt, aber die Zukunft ist auch noch eher unsicher. Und daher haben wir nach einer Lösung gesucht, mit der man diese beiden Systeme ersetzen könnte. Dazu kam letztes Jahr schon von der Bundes-IT der Vorschlag oder die Idee, CryptPad als Ersatz zu nehmen. Es gibt da aktuell relativ wenig Alternativen. Also eine Möglichkeit wäre noch gewesen, das Etherpad Lite mit einem Plugin aufzurüsten, um eine Teamfunktion, aber da gab es doch einige Probleme und grundsätzliche Probleme mit Etherpad, wodurch das dann nicht so als optimale Lösung gesehen wurde. CryptPad ist relativ sicher, hat den netten Vorteil, dass man auch als Admin keinen Zugriff hat auf die Daten. Also der Serverbetreiber bekommt von den Daten gar nichts mit. Also damit kann man eine sehr hohe Vertraulichkeit gewährleisten. Das Schöne an diesen Pads ist auch, dass die relativ einfach zu administrieren sind. Man installiert das und das Ganze läuft relativ unproblematisch im Gegensatz zu den anderen Lösungen. Dann der Plan, wie das jetzt ablaufen soll, ist, dass wir jetzt auf piratenpet.de erstmal einen Hinweis anzeigen, der auf die bevorstehende Umstellung hinweist. Wir haben ja schon oft gesagt, dass Leute ihre Daten sichern sollen aus den Pads. Das gilt immer noch und das wird dann nochmal deutlich gemacht. Wir werden auch, ihr macht den Plan, per Mail allen Nutzer anzuschreiben und sie nochmal darauf hinzuweisen, dass die Daten gesichert werden müssen und dass der Server abgehört wird. Voraussichtlich soll dann ab 1.11. das Anlegen von neuen Pads mit der alten Software nicht mehr möglich sein. Und am selben Tag soll auch dann die neue CryptPad-Instanz unter piratenpad.de in Betrieb gehen. Der Speicherplatz pro Person wird beschränkt sein. Wir können auch für bestimmte Benutzergruppen dann mehr Speicher zur Verfügung stellen. Man könnte es auch so machen, dass man für bestimmte Anforderungen eigene CryptPad-Instanzen macht, die ab von diesem öffentlichen Server ein bisschen abgetrennt sind. Es wird so sein, dass Pads, die nicht mehr bearbeitet werden, nach 30 Tagen ohne Rückfrage automatisch gelöscht werden. Also die Pads sollten kein Datenablageplatz sein, dafür muss man sich andere Lösungen suchen. Wir wollen dann auch Möglichkeiten bereitstellen, Pads in andere Tools zu integrieren oder die Inhalte aus den Pads einfach in andere Pads zu übertragen. Ja, also es wird auf jeden Fall keine automatische Übernahme von Daten aus den alten Pads geben, das ist ganz klar, das können wir technisch nicht leisten. Es wird noch voraussichtlich bis 1.12. dann möglich sein, die alten Pads aufzurufen unter einer neuen URL. Und wenn diese Frist abgelaufen ist, werden die Inhalte archiviert und die Software endgültig abgeschaltet. Ja, das war jetzt so der Plan. Ja, vielen Dank, Tobias. Fragen dazu? Bitteschön. Ja, eine hätte ich noch dazu. Ich vermute mal, so diese Daten und die Reihenfolge kann im Zweifelsfall auch variiert werden, weil persönlich wäre es mir eigentlich besser zu sagen, am 1.11. soll eine neue Instanz in Betrieb gehen und ab dem Tag, wo eine neue Instanz in Betrieb geht, soll dann keine alten, mit alten Software keine neuen Pads eröffnet werden. Weil ich kenne das in IT-Sachen, gerade so in Betriebnahme kann sich durchaus verzögern. Ja, nie von gehört. Na, die Idee war, dass wir den Server, den CryptPad-Server schon unter einer anderen URL erstmal zum Testen bereitstellen und das dann an dem Tag umschalten. Also Installation nicht erst am Tag, das ist ganz klar. Wir wollen das schon, wenn das jetzt möglich ist, ab August, September dann starten, ein bisschen testen parallel. Es geht mir darum, auf welche Instanz eben dieses Piratenpad.de dann zeigt. Weitere Fragen? Redebedarf? Thomas, bitte. Ja, also ich bin momentan ein bisschen, kam für mich ein bisschen überraschend, ich habe den Antrag vorher auch nicht gesehen. Sag mal, wenn ich jetzt reingucke, sag ich mal, alleine inaktive Pads werden nach 30 Tagen ohne Rückfragen automatisch gelöscht und solche Sachen. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo komische Dinge passieren könnten, die ich nicht möchte. Da meine Frage, ist das denn rechtlich alles durchgesprochen, wirklich rechtlich durchgeklärt, dass das zumindest bei den neuen schon mal läuft, das ist der eine Teil. Und auch bei den alten Pads, ich weiß ja, man hat sich ja auch schlau gemacht, dass die alten Teammates zumindest read-only hätten gestellt werden können, sodass zumindest alte User wieder rangekommen wären. Ist denn das alles komplett durchgeprüft worden? Weil ich möchte verhindern, dass hier die Piratenpartei unter Umständen sich neuen Klagen gegenüber ausgesetzt sieht, die unter Umständen einfach nur unnötig Geld kosten. Wissend ist dieser Datenschutzkram ist nicht ganz einfach und manches davon ist im Strafgesetz freundlicherweise unterwegs. Deswegen, ich wünsche mir, bevor ich hier entscheide, dass hier wirklich eine absolute rechtliche Klärung da ist, damit ihr auch als Bundesvorstand und die Piratenpartei ja sinnvoll abgesichert ist. Wie du siehst, kommunizieren wir hier schon bereits beim initiellen Antrag, noch bevor auch die erste CryptPad-Instanz installiert ist, dass es ein 30-tägiger Speicher für Daten ist und nicht mehr. Und das wird natürlich dann auch so in den Nutzungsbedingungen festgeschrieben werden. Und natürlich wird auch bis zum finalen Go-Live noch einiges drüber geschaut werden. Ja. Also deswegen, ich freue mich immer über aufmerksame Zuhörer, die rechtzeitig eben Bedenken vorbringen, damit man auch einfach nichts übersieht. Und ja, hier geht es ja vor allen Dingen um eine recht klare Kommunikation, dass eigentlich auch keine Täuschung, Befürchtung und Ähnliches besteht gegenüber jemandem, der es vielleicht schon nutzt. Auch hier nochmal Bali, weil es ist ein bisschen Zeit vergangen ist. Wer am Sprechmikrofon ist, ist eine Sitzung, die aufgezeichnet wird, stimmt auch zu. Sehr gut. Ja, wir hatten bei den alten Pads auch schon die Regelung, dass die Pads nach 90 Tagen Inaktivität gelöscht werden können. Das wurde meines Wissens nie gemacht. Aber wir müssen das auch tun, um den Speicherplatz einfach gering zu halten. Diese alten Pad-Instanzen sind völlig eskaliert in der Größe und kosten uns eine Menge Geld. Das kann man so nicht mehr verantworten für die Partei. Also wir müssen das ganz klar kommunizieren. Es wird Nutzungsbedingungen geben, die werden natürlich auch rechtlich geprüft werden, das ist ganz klar. Falls sich irgendwie herausstellt, dass wir irgendwas wirklich nicht so machen können, wie wir uns das vorstellen, wird natürlich der Plan geändert. Das ist jetzt kein endgültiger Plan, sondern es ist mal so die Marschroute, die wir jetzt haben, so wie wir uns das vorstellen jetzt. Also das ist nicht komplett durchgeprüft von A bis Z. Aber wir haben uns damit schon befasst und wir haben uns auch Gedanken gemacht. Vielen Dank. Nur noch ganz kurz eine Anmerkung. Vielleicht kann mich da jemand mit der Info mal nebenbei gerne per Mail oder so versorgen, wo irgendwie gesetzlich geregelt ist, dass man Services, die man freiwillig kostenlos anbietet, auf Lebenszeit anbieten muss, weil man sonst irgendwie verklagt wird oder so. Vielleicht habe ich ja was falsch verstanden, aber es wäre schön, wenn ich da nochmal rechtlich etwas aufgeschlaut werden könnte. Dankeschön. Vielen Dank für die Nachfrage, Thomas. Vielleicht kannst du das der Lilly oder dem Vorstand ja mal zukommen lassen. Der Balli ist am Mikrofon gewesen oder als Erster, bitteschön. Ich bin immer noch, ja. Ja, aber als Erster, das war die Aussage. ganz simple Frage. Wir sollen unsere Arbeitspads zum Beispiel von den AGs, die wir auch teilweise Jahre nicht mehr nutzen, aber immer wieder nachgucken, also AG-Events und ähnliche Arbeitsgemeinschaften, nutzen nach wie vor Jahre alte Pads, um Adressen, Kontaktdaten und so weiter von Ansprechpartnern oder Hallengegebenheiten zu nutzen. Sollen wir jetzt woanders parken, damit wir demnächst noch Zugriff darauf haben? Und die neue Pad-Institution soll bei Inaktivität von 30 Tagen abgeschaltet werden, halte ich für nicht schlau. Oder ich habe es falsch verstanden. Also die Regelung ist aktuell die gleiche wie bei den alten Pads, wie ich schon gesagt habe. Also wir hatten früher diese 90-Tage-Frist, die zwar nie umgesetzt wurde, aber man musste damit rechnen. Also die Pads als dauerhaftes Arbeitsinstrument zu nutzen und immer wieder zu aktualisieren, das war nie so gedacht. Das hat sich leider eingebürgert in der Piratenpartei. Aber so läuft das tatsächlich nicht. Das ist nicht sehr sinnvoll, das zu machen. Diese Pads belegen eine Menge Speicher. Man kann das relativ schwierig administrieren. Man kriegt die Daten auch kaum mehr raus. Also das ist einfach kein Platz, um Daten sicher abzulegen. Also wir müssen ein bisschen Glück reden, dass das Ganze nicht einfach schon mal irgendwann zusammengebrochen ist. Das ist jetzt nicht gut, sich darauf zu verlassen. Also wir werden auf jeden Fall die Daten in Zwicky ablegen müssen. Wenn Sachen nicht öffentlich sein können, dann gibt es dafür andere Lösungen. Da hätten wir zum Beispiel jetzt von Bundesseite das Angebot, Redmine dafür zu nutzen. In Redmine kann man entsprechend Rechte vergeben und kann die Sachen dann sinnvoll ablegen. Dafür sind Pads eben nicht da. Das sind Instrumente, das sind Werkzeuge, um Texte zu erarbeiten und die dann irgendwo weiter zu verarbeiten. Ich kenne diese ganzen Adresssammlungen und was es da alles gibt, das hat sich noch nie ins Pads gehört, aber wir hatten leider oft keine guten Alternativen dazu. Und da hat sich das eben so ein bisschen eingeschlichen, sag ich mal. Und wir haben jetzt hunderttausende Pads, die größtenteils nicht mehr genutzt werden und wir einfach nicht wissen, ob sie irgendjemand braucht. Und ich denke, es wird auch hier in der Runde jeder dem zustimmen, dass keine personenbezogenen Daten in eine Pad-Software, in Pads oder in eine Pad-Software gehören, die anfällig und lückenhaft ist. Okay, dann möchte ich dann von euch bitte, dass ihr den Leuten der vielen, vielen AGs, die aktiv sind, die das Ganze als Archiv nutzen, auch wenn es aus eurer Sicht falsch ist, das als Archiv zu nutzen, explizit nochmal darauf hinweist, sichert eure Daten weg, nehmt eure eigenen Sachen und am besten mit Anleitung how to, wohin am besten. Weil ich weiß nicht, ob so viele AGs darüber Bescheid wissen, was hier gerade läuft. Dafür verweise ich nochmal auf den Antrag und den Punkt 2, wo das, was du ansprachst, ja schon drin genannt ist. Also unser okay. Plan ist ja, aber erstmal nur zur Korrektur, es ist nicht aus unserer Sicht her kein Archiv, sondern es ist de facto so. Pads sind kein Speichermedium. Auf lange Sicht ist es ein Arbeitstool. Was Sebastian eben gerade sagte und auch im Antrag steht, wir werden auch versuchen, alle entsprechenden Menschen, die in irgendeiner Form eine Funktion in den Pads haben, anzuschreiben und da auch nochmal entsprechend darauf hinzuweisen. Weiterhin werden wir aber auch in jeglicher Sitzung immer wieder darauf hinweisen, in der Hoffnung, dass ihr das bitte auch weiter nach außen tragt, dass die Pads in naher Zukunft so nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Aber danke für die Nachfrage. Am Mikrofon, Bastian BB, bitte. Erstmal die Frage, bin ich zu verstehen? Zu hören bist du, ja. Ja, gut, sich zu verstehen, das weiß ich schon. Schönen guten Abend. Mal abgesehen von den rechtlichen Aspekten, ich verweise auch auf dieses berühmte Forumsurteil, was die kostenlose zur Verfügungstellung anbelangt, können wir anderweitig diskutieren. Halte ich es für eine absolut unsinnige Idee, die URL zu ändern, weil die Piratenpads sind in Tausenden von Dokumenten verschlagwortet, verlinkt und so weiter. Man würde diese Verlinkung dann unbrauchbar machen. Und ich glaube, das muss gar nicht sein. Man könnte dann für die neuen Pads eine andere URL nehmen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und über den Rest muss man sich dann an einem anderen Ort unterhalten. Dankeschön. Also wir haben ja auch den Plan, die alte Pad-Lösung am 1.12. abzuschalten. Da sind die Links sowieso tot. Also wenn wir den Server bestehen lassen oder den Link, wenn der Link immer noch dorthin führt, nützt er nichts mehr, weil die Server nicht mehr da sind. Ich weiß nicht, wie man das alternativ lösen kann. Man kann diese Pads nicht einfach mal irgendwie nach HTML exportieren und dann irgendwie bereitstellen. Das wird nicht funktionieren. Und die meisten Sachen sind ja auch in Teampads, die dann noch schlechter zugänglich sind. Also ich sehe da technisch nicht wirklich eine sinnvolle Lösung, das zu realisieren. Das wäre irgendwie schön, wenn das alles noch da wäre, aber ich weiß nicht, wie das gehen soll tatsächlich. Wenn jemand da irgendein schlaues Konzept noch hat, können wir noch nicht drüber reden und uns was überlegen, aber aktuell sieht es da eher schlecht aus. Naja, was soll man drüber reden, wenn es schon entschieden ist? Danke. Thomas, bitte. Ja, trotzdem, ich bin ein bisschen irritiert, weil ich drücke es mal so aus. Selbst Teampads, wenn sie read-only sind, sind sie read-only. Das heißt, sie verursachen keinen Traffic. Das Hauptproblem, was wir da haben, ist Traffic, sprich was Speicher kostet und so weiter. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Doch, es geht darum. Nein. Die Pads selber sind eine dumpfe Datenbank, wo nur Daten drinstehen. Thomas, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Okay, ganz kurz. Vielleicht kann Tobias ganz kurz erklären, worum es tatsächlich geht. Es geht nicht um den Datentraffic. Tobias, wenn du so nett wärst. Ja, ich weiß gar nicht, was ich antworten soll. Ich überlege mal kurz. Zu den technischen Details tatsächlich müsste man Leute aus der Polizei fragen, die das seit Jahren betreuen. Also da kann ich jetzt auch nicht viel sagen. Ich kenne auch nur Etherpad Lite so ein bisschen. Und das Problem ist, dass das Ding ja auch sämtliche Versionen speichert. Das sind ja sehr viele, weil man da jede kleine Änderung im Detail abspeichert. Aber das Ding braucht schon eine ganze Menge Platz. Diese Datenbank ist auch anscheinend recht komplex, die da bei uns läuft. Und da weiß wohl auch keiner mehr so richtig, wie das genau funktioniert. Und das Problem ist immer noch bei dieser Software, dass die auch völlig, völlig unsicher ist. Also der Entwickler selbst von dieser Software hat uns gesagt, wir sind verrückt, dass wir das noch einsetzen. Also das wird vollkommen abgelehnt, dass man das Ding weiter betreibt von den ursprünglichen Entwicklern selbst. Also wir müssen das Ding auf jeden Fall abschalten und wir haben keinen, der sich mehr darum kümmern kann. Also wenn man das irgendwie exportieren könnte in ein anderes System, dann könnte man drüber reden, aber so das Ding jetzt weiterlaufen zu lassen, das ist keine Alternative. Ich habe nicht davon geredet, es weiterlaufen zu lassen. Ich habe gesagt, read-only, checkt es bitte durch, es wäre sehr sinnvoll. Es sind viele Sachen da drauf gelaufen. Ich habe auch einen Text schon geschrieben, unter anderem ist da auch die neue tunesische Verfassung mit drauf entstanden. Das heißt, es sind sogar geschichtsrelevante Dokumente dabei. Macht euch mal Gedanken, wie man das sinnvoll lösen kann. Es geht nicht darum, euch zu schaden. Und ansonsten, Entschuldigung, eine Datenbank, die irgendwo liegt, ist erstmal eine Datenbank. Die Datenbewegung erfolgt durch den Zugriff auf die Daten und die Verarbeitung der Daten. Thomas, einfach drüber nachdenken. Thomas, ist gut. Und tschüss. Thomas, ja, tschüss. Den Vorschlag, dass wir drüber nachdenken, nehmen wir gern auf. Es wurde dargestellt, dass die Software löchrig ist und mit zwei linken Händen angreifbar. Gleichzeitig hast du in genau dieser Sitzung gehört, dass hier personenbezogene Daten gespeichert werden. Es ist also, natürlich kann man sagen, es ist immer eine Frage der Bewegung von Daten, weil sonst könnte man auch nicht irgendwelche Daten extrahieren. Aber wenn in dem Moment nicht sichergestellt werden kann, dass aus unserem System personenbezogene Daten extrahiert werden können, dann muss man entsprechend handeln. Das ist kein Problem des Speicherplatzes und das ist auch keine Frage, die irgendwie dadurch relativiert wird, welche anderen internationalen und auch externen diese Pad-Software nutzen. Damit stellen wir Systeme zur Verfügung, wo wir eine Vertraulichkeit oder wo wir nicht sicherstellen können, dass keine personenbezogenen Daten veröffentlicht werden. Vielen Dank, Sebastian. Das waren, glaube ich, nochmal ganz ausschlaggebende Punkte. Und ich darf an der Stelle mal deutlich machen, dass der Vorstand sich solche Entscheidungen sicherlich nicht einfach gemacht hat. Definitiv nicht. Wir diskutieren über die Geschichte nun auch schon seit mehreren Wochen. Und Fakt ist genau der Punkt, die Software ist nicht mehr sicher. Es ist Handlungsbedarf da, das haben wir aber auch schon vor vielen Wochen gesagt. Das ist jetzt nichts Neues mehr. Nur wir müssen irgendwann mal zu einer Entscheidung kommen und vor allen Dingen müssen wir zu einem Punkt kommen, wo wir uns als Partei ein weiteres Medium, ein neues Medium anbieten können, um eben weiterarbeiten zu können. Und das ist jetzt auch dieser Antrag hier. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich jetzt darum bitten, dass ihr eure Stimme im Pad eintragt. Carsten, du selbst fehlst, ne? Ja, ich klemme hier gerade. Moment. So, jetzt habe ich den Faden auch wiedergefunden. Also, der Antrag ist angenommen mit dafür Thomas, Sebastian, Dorle, Lothar, Tobias und Carsten Enthaltung, Petra und Lilly. Und damit nochmal, der Antrag ist so angenommen. Vielen Dank, Tobias, für die Ausarbeitung und vielen Dank vor allen Dingen für die technische Geschichte, die uns jetzt noch bevorsteht und bewältigt werden muss. Dankeschön. Kommen wir zum nächsten Antrag. Antrag Aktionstag Save Your Internet. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann ist der Antragsteller selber nicht anwesend. Ist jemand da, der ihn vertritt? Bin da. Bitte? Bin da. Ach du, also alles klar. PR02, du vertrittst den Olli, ne? Der hat heute nämlich einen Grund zum Feiern, wenn ich das nicht mitbekommen habe, ne? Richtig, der hat Geburtstag. Genau. Herzlichen Glückwunsch, ja, PR02. Möchtest du den Antrag vorstellen? Soll ich eben dazu was vorlesen? Wie du gerne möchtest. Du kannst ja ein bisschen vorlesen und ich ergänze dann, beziehungsweise wenn ihr Fragen habt. Okay, machen wir es so. Der Olli hat uns einen Antrag eingestellt in Hinsicht auf den Save Your Internet. Der am 25. und 26. August wird sich stattfinden, der Aktionstag bzw. die Aktionstage. Das ist eine bundesweite Geschichte, die dort stattfinden soll. Und der Olli bittet nun den Bundesvorstand zu beschließen, zur Unterstützung der Kampagne, Ablautfilter folgendes in einer modularen Abstimmung. A. Ein Anschreiben an die Mitglieder zu versenden. B. Eine Pressemitteilung mit Kampagnenaufruf. C. Blogbeiträge zur Kampagne auf der Bundeswebseite. D. Grafiken für Social Media. E. Ein Budget in Höhe von 500 Euro für Grafiker, Social Media, Werbung etc. F. Reden von Bundesvorstandsmitgliedern bei den Demonstrationen. Diese sind frühzeitig einzuplanen. Im weiteren Verlauf begründet er dieses natürlich auch. Das möchte ich jetzt nicht en Detail vorlesen, weil ich denke, dass jedem bei uns in der Partei klar sein muss, um was es dort geht und dass diese Kampagne und diese Aktionstage sowohl unsere Kernthemen vertreten und somit für uns natürlich auch immens wichtig sind. PR02, möchtest du da noch ergänzen? Ich kann noch ergänzen, dass ihr da jetzt eine modulare Abstimmung habt und euch halt raussuchen könnt, in welcher Form ihr das am liebsten unterstützen würdet. Wir haben uns da zusammengesetzt und ein wenig überlegt, was denn jetzt noch sinnvolle Schritte sind, weil ja, wie ihr wisst, ist die Zeit recht knapp und da wir nicht mehr wirklich viele Grafiker haben, haben wir auch darüber nachgedacht, das vielleicht auszulagern oder einen Banner zu kaufen, daher auch das Budget, falls da noch Fragen sind. Ja, weitere Fragen. Vielen Dank. Fragen aus dem Bundesvorstand zu dem Antrag. Ja, kannst du nochmal das konkreter sagen mit dem Budget? Bitte? Da wir keine fixen Grafiker haben und bisher so gut wie gar nichts an Grafikmaterial haben, eigentlich sollte das ja ein bisschen von Julias Büro kommen, aber da kommt momentan nicht so viel. Und damit wir überhaupt was haben, haben wir uns halt überlegt, wenn wir jetzt ein Budget haben und halt nochmal einem Grafiker 200 Euro in die Hand drücken und sagen, hier, wir brauchen jetzt 2-3 Grafiken, die wir da für Social Media und für Webseitenbebilderung verwenden können oder vielleicht für die Demonstration in Berlin, ein Banner, solche Dinge. Dankeschön. Am Mikro ist der Michael, bitte. Ich habe hier gerade gehört, Reden von Bundesvorstandsmitgliedern. Also ich will euch ja nicht am Reden hindern, aber wir sind im Vorfeld einer Europawahl, haben da auch schon Kandidaten. Das wäre doch viel sinnvoller, dass die da entsprechend in die Öffentlichkeit getragen werden. Ja. Yep. Die Kandidaten sind auch teilweise schon eingeplant. Die sind sich schon alle schon, also teilweise schon Demonstrationen am Suchen, am Schauen, ob direkt bei ihnen in der Stadt was ist oder halt eben außerhalb. Aber wir haben schon mehr Demonstrationen als Spitzenkandidaten und wenn wir da halt auf jeder Demonstration was bieten wollen, haben wir nicht überall einen Kandidaten. Das heißt, es wären sicherlich Slots da, wo halt eben auch ein Bundesvorstandsmitglied, wenn es bei einer der Demonstrationen ist, eine Rede halten könnte. Okay. Ja, vielen Dank. Weitere Fragen? Ja. Bitte, Lothar. Weil da ein Budget von 500 Euro drin ist, aus schmerzhafter Erfahrung von der Bundestagswahl, hast du da etwa schon jemanden in Planung? Wenn ja, hätte ich gern den Namen gewusst. Und so allgemein 500 Euro für Grafiken plus Social Media Werbung, dann kannst du Social Media Werbung vergessen. Einfach so aus Erfahrung. Ich weiß, was das Ganze kostet. Für die paar Views, die du damit kriegen kannst, keine Chance. Ja, es geht ja nicht darum, dass die eine Grafik dann einmal gepostet wird und dann fertig, sondern es geht darum, dass wir überhaupt einen Grunddesign haben, also so ein Kampagnendesign, weil das gibt es in der Form für diese Kampagne noch nicht. Das heißt, wir bräuchten ein, zwei halbwegs hochwertige Bilder, von denen wir dann Derivate machen können, also zusätzliche Bilder, die wir dann verwenden können, während diese Kampagne läuft und während diesen Demonstrationen, damit wir halt darauf für werben können. Das heißt also, Ja, Lothar, du? Also ist es nicht für Social Media Werbung, sondern es ist für Grafikdesign, also für die Erstellung der Grafiken. Und dann nochmal, hast du bestimmte Personen im Blick oder nicht? Wir haben mehrere Leute angefragt, einige mit Budget, einige ohne Budget. Eine fixe Rückmeldung, also jemanden, der gesagt hat, ich mach das, haben wir noch nicht. Lothar, darf ich dich ergänzen? Bitte mal. Meine ich nochmal, was Lothar auch meinte, weil das ist der wichtige Part davon. Wenn ja wirklich Geld ausgegeben wird, muss klar sein, das Ding muss für uns verwendbar sein, möglichst frei sein, ohne dass da eine zeitlich restriktive Begrenzung drin ist, ohne. Also wirklich frei verfügbar für uns, das wäre die Grundvoraussetzung, glaube ich, dass dieses Budget überhaupt gegeben würde. Aus schmerzhafter Erfahrung der Bundestagswahl, ja. Vielen Dank. Sebastian, du hattest noch einen Punkt? Würde nichts, keine zusätzliche Tiefe beitragen. Okay, gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Erstmal vielen Dank für den Antrag. Ich finde den Antrag oder beziehungsweise, dass ihr da euch Gedanken drum macht, das ist schon sehr wesentlich. Ich persönlich habe allerdings gesagt, ich sehe in dem Antrag nur einen einzigen Punkt, den wir abstimmen müssten, und das ist das Budget, weil ich die anderen Geschichten eigentlich als selbstverständlich erachte. Aus verschiedenen Gründen. Ein Hauptgrund ist dafür, dass die Geschichte ja von Julia initiiert wurde und ich das auch als Part, als ersten Part, wie Michael das ja auch schon mit anbrachte, für die Europawahl ansehe. Und von daher eigentlich nicht die Notwendigkeit eines Antrages sehe für die einzelnen Punkte, bis halt auf eben diese 500 Euro Budget. Aber ich werde mich da nicht gegenstellen, dass wir das auch modular abstimmen. Gibt es weitere Stimmen dazu? Wollen wir das dann so modular abstimmen, ja? Ich würde gerne noch auf den Alternativantrag hinweisen. Alternativantrag? Ja, ach, hier den unten. Es ja gibt. Ah, richtig. Ganz unten, alles klar. Okay, es gibt einen Alternativantragstext im Ticket. Da steht drin, der Bundesvorstand unterstützt den Aktionstag Save Your Internet sowie die Kampagne Uploadfilter ideell, personell und strukturell mit den Ressourcen der Partei. Hierzu gehören Leistungen der Servicegruppe wie Pressebegleitung oder Social Media Unterstützung, als auch nach Verfügbarkeit und Anfrage die Anwesenheit von Bundesvorständen vor Ort und die Informationen der Mitglieder. Möchtest du da noch irgendwas zu sagen, Lili? Ja, wir hatten uns ja kurz verständigt, dass das im Prinzip, was du gerade sagtest, dass ja die Sachen im Prinzip eine Selbstverständlichkeit sind, aber eben auch nochmal zusammengefasst, damit wir es nicht modular abstimmen können, müssen sozusagen, also brauchen, so viele Verben, deswegen in kurz und knackig nochmal, die Sache mit dem Budget. Ich persönlich finde, dass das wäre ja sozusagen auch dann Folgebudget beziehungsweise Öffentlichkeitsarbeit, sehr schwierig, so viel Geld rauszuhauen für einen Tag, der noch dazu in 2,5 Wochen, also vielleicht knapp 3 Wochen ist, aber eigentlich eher 2,5. Da würde ich dann einfach bitten, dass wir dann auf die Leute zugehen, die bisher auch Grafiken für uns machen, beziehungsweise Flyer Design. Da gibt es den einen oder anderen. Und ansonsten für die Social Media Grafiken auch den sehr guten Grafikgenerator vom Stoppe nutzen, den ja viele jetzt schon nutzen und der auch genau für solche Sachen gedacht ist. Das Budget, was wir haben, gilt es jetzt tatsächlich für die Wahl zusammenzuhalten. Und mit dem würde ich dann gerne längerfristige Designs erstellen. Also jetzt, wie gesagt, für einen Tag ein komplettes Kampagnendesign, wie gesagt, für in 2 Wochen, das scheint mir sehr grob überdimensioniert. Vielen Dank, Lili. PR02. Ja, bitte? Ja, wir hatten ja den Alternativtext. Wie stehst du dazu? Also, ich hatte dem Oliver versprochen, dass ich den Antrag hier begleite und zur Abstimmung bringe. Ein zusätzliches Mandat, irgendwelche Alternativtexte, wo Sachen drin sind oder nicht drin sind, habe ich von dem nicht. Also, da kann ich dann nicht weiterhelfen. Ach so, okay. Gut, also inhaltlich ist es ja so, dass der Alternativtext das beinhaltet, was eigentlich auch gefordert ist, bis auf dieses J. Daher die Frage an den Bundesvorstand. Ich hätte gern gewusst, wie ihr abstimmen möchtet, ob modular oder halt den Alternativtext. Eine Sekunde. So, musste gerade mal was technisch klären hier. Dorle, Alternativtext oder modular? Alternativtext. Dankeschön. Tobias? Alternativ. Danke. Lilly? Alternativ. Danke, Loden. Alternativtext. Dankeschön. Petra, bist du inzwischen zu hören? Leider nicht. Außer einem kurzen Kratzen kam nichts. Sibolino? Ich halte es für wichtig, dass wir schnell was beschließen. Ich finde, wir sollten den Alternativtext abstimmen und dann einfach mit Olli schauen, wo er sieht, dass das fehlt und dann entsprechend da vielleicht auch über den kleinen Weg was klären. Dankeschön. Und Thomas? Ja, ich bin letztendlich auch für den Alternativtext. Das liegt eigentlich daran, dass wir alles, was in dem originalen Antrag sind, eigentlich auch so machen würden, glaube ich. Insofern lasst das den Alternativtext machen. Das Einzige sind die 500 Euro und da bin ich bei Lilly. Ich sehe jetzt ein bisschen viel für die eine Aktion jetzt, die auch noch so kurzfristig da ist. Weiß nicht, ob wir da einen Grafiker kriegen für die Zeit und die Geschwindigkeit. Okay, vielen Dank. Auch ich bin für den Alternativtext und dann würde ich den jetzt abstimmen lassen. Nein. Wir tragen bitte im Pad ein, dass es um den Alternativtext geht. Das macht Gabriele schon. Und dann tragt bitte eure Stimme dafür, dagegen eure Enthaltung in der Zahl 126 ein. Ach nee, da unten, Entschuldigung, 133, Verzeihung. Thomas fehlt noch da sein. Jo, dann darf ich feststellen, dafür sind Tobias, Lilly, Lothar, Dorle, Thomas, Petra, Sebastian und Carsten. Carsten! Damit, Damit ist der Antrag in dem Alternativtext, wie im Ticket festgehalten, angenommen. Vielen Dank an Oliver und auch vielen Dank an PR02. Ich weiß nicht, wer noch beteiligt war, dass ihr diese Geschichte so ausgearbeitet habt. Wir haben im Prinzip den Antrag so entsprochen, bis auf das Budget. Dankeschön. Gut, wir springen weiter. 4.3 Antragstext, Antrag Grundsatzerklärung Antisemitismus. Dazu gibt es auch ein Ticket. Ich habe hier gleich eine Anmerkung, die habe ich bereits unten eingetragen. Ich beantrage eine Vertagung des Antrages, weil dieser Antrag uns gestern Abend um 18 Uhr erreicht hat, am 8.8.2018. Ich hatte bislang keine Gelegenheit, mich intensiv mit dem Antrag zu beschäftigen und unsere GO sagt auch, dass Anträge sollen 6 Tage vorher eingehen. Von daher war mir persönlich die Zeit zu knapp bei der Komplexität des Themas. Fragen dazu? PA02, bitte. Ich würde euch dann bitten, das im Umlauf zu beschließen, weil momentan ist das gerade noch im Anlaufen. Ihr seht, da sind schon etliche MDBs und so weiter mit als Unterstützer dabei. Wenn ihr das in einem Umlauf beschließt, dann haben wir da noch eine Chance, mit 4, 5 Piraten oder halt eben mit der gesamten Organisation da einen guten Eindruck zu hinterlassen. Dankeschön. Danke dir. Thomas, bitte. Ja, ich würde denn auch vorschlagen, macht es, wenn ihr es heute vertagen solltet, wirklich möglichst schnell im Umlauf. Ich hätte mich gefreut, wenn ihr es heute einfach direkt behandelt hättet, weil hier geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema, was momentan immer noch aktuell ist in Deutschland und auch das Jüdische Forum mit Demokratie und gegen Antisemitismus, was ja nun seit 2008 unterwegs ist, ist mittlerweile deutlich etabliert in Deutschland und wird auch nichts Falsches machen. Und ich glaube mal, ich habe mir da auch das durchgelesen, also ich habe ja auch nichts Negatives gefunden. Ich würde euch raten, so schnell wie möglich was zu entscheiden, weil wir sind hier in Deutschland gefordert, wir sind eine politische Partei und wir müssen schnell entscheiden. Danke. Ja, vielen Dank für deinen Ratschlag. Sebastian, bitte. Mit dem, die werden schon nichts falsch machen, das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, grundsätzlich auch keine Herangehensweise, die wir generell immer so befürworten. Aber dann kurze Frage. Gibt es einen, darf ich bitte aussprechen, wer ist denn der Kreis der Antragsteller? Ist es ein Privatantrag jetzt von PR02, weil nur er als Name drin stand, oder gibt es da weitere Unterstützer? Den habe ich jetzt alleine gestellt, aber da finden sich bestimmt 1, 2 Unterschiede. Nee, das war nicht die Frage. Dann kurz, weil dann weiß ich, dass ich die Frage an dich am besten richte, dass, weil du es eben selbst vertrittst. Wieso sind bisher denn keine, also warum sind bisher Einzelpersonen unter den Unterstützern und keine Parteien? Das habe ich nicht rausfinden können. Das ist manchmal ein wenig sketchy, ob Parteien da einen Beschluss treffen oder ob Parteien gewollt sind. Ich werde das aber noch, der Chef vom Jüdischen Forum ist ein Bekannter, ich frage den noch, ob er lieber in Form der Organisationsunterstützung oder in Form von vielleicht ein paar Bundesvorständen, die sich dem anschließen können, lieber die Unterstützung hätte. Also Organisationen unterstützen, auch Parteien habe ich keine gesehen. Und also du hast es bisher selber nicht vorab geprüft. Es reicht einfach, wenn du ihn bittest, meine E-Mail zu beantworten, weil die Frage hatte ich ihm bereits gestellt. Danke. Gut, und ich entschuldige mich dafür, dass ich dich versucht hatte zu unterbrechen mit einer direkten Erwiderung. Entschuldige bitte, dass ich bei 31 Grad vielleicht ein bisschen flapsig formuliert habe. Und im Zweifelsfalle werde ich den Antrag gerne auch als internationaler Koordinator unterstützen, weil der ist es mir mehr wert als wichtig. Ich weiß, ich war auch, sag ich mal, in Jerusalem einiges besucht, auch die Gedenkstätte und dergleichen, auch andere Dinge. Und wir sind momentan gerade in Deutschland auch gerade unterwegs, dass viele Leute wieder mit Antisemitismus unterwegs sind. Wir müssen uns deutlich mal wieder Flagge zeigen. Danke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die ausführliche Rede und ich denke, da rennst du mit Sicherheit auch offene Türen ein. Meine Frage richtete sich nicht um die Legitimität des Antrags, sondern nur darum, wer mir die Frage am besten beantworten kann. Und wie die Nachfrage von Sebastian ja gezeigt hat, das wird PA02 ja definitiv relativ zeitnah klären, ob denn überhaupt die Beteiligung von Parteien gewünscht ist. Und nur mal so am Rande, es geht nicht allein um diesen Antrag, sondern wir machen uns die Entscheidungen sicherlich nie einfach. Nur manchmal ist die Zeit halt relativ knapp, das ist hier leider der Fall und der Antrag ist recht komplex. Vielen Dank dafür, PA02. Wir werden uns besprechen, gegebenenfalls dann auch im Umlauf beschließen. Eine entsprechende Information wirst du definitiv von uns bekommen. Dankeschön. Danke dir. So, dann wären wir mit den Anträgen soweit erstmal durch. Bis auf den 4.4 von mir noch ein Antrag auf nicht öffentlichen Teil. Wir haben noch personelle Dinge zu besprechen, die wir wie immer zunächst intern im Bundesvorstand beschließen, nicht öffentlich. Damit wären wir durch mit den Anträgen nach meiner Kenntnis. Sollte noch was sein, dann schreit bitte jetzt. Niemand schreit. Kommen wir zu Top 5. Sonstiges Fragen an den Bundesvorstand und vorrangig auch Termine, die ziehe ich gerade vorweg. Wir haben die Programmkonferenz in Kassel am 25., 26., 8. leider in terminlicher Kollision mit dem Aktionstag Save Your Internet, wobei wir unsere Programmkonferenzen bereits weit vorher geplant hatten. Bitte seht uns dies nach. Freiheit statt Angst am 29.09.2018 in Berlin. Wo gibt es hierzu genauere Hinweise? Steht da oder Hinweise zu genauerem? Da wäre jetzt eigentlich Petra gefragt. Ich versuche es nochmal. Petra, können wir dich jetzt verstehen, hören? Das klingt so ein bisschen nach Ostsee, Strand und Sonnenuntergang. Es rauscht leider nur, klappt leider nicht. Wir werden kann ein bisschen ergänzen. Also beim AK-Vorrat und bei Digital Courage kriegt man immer Infos, aber dann natürlich auch bei uns, wenn unsere Beteiligung geklärt ist. Das wäre mein nächster Satz. Jawohl, vielen Dank, dass wir entsprechend Informationen dazu definitiv noch einschieben werden. Und dann haben wir noch die Hauptversammlung der Pirates Party International am 3. und 4. November 2018 in München. Ich denke, da kommt von Thomas noch weitere Details, wo denn das genau in München ist und was denn so am Start sein wird, richtig? Ja, das kann ich gerne noch berichten. Also es wird in der Landesgeschäftsstelle stattfinden, der Piratenpartei München. Ich danke hier auch mal als PPI erstmal ganz herzlich auch der Piratenpartei Bayern, dass sie also als Austräger unterwegs ist. Die Details folgen. Es gibt noch ein paar Sitzungen nebenbei, das kennst du selber. Ich möchte aber noch darauf hinweisen, am 20.08. gibt es noch einen weiteren Termin. Das ist wieder die Fortsetzung von, sag ich mal auf Deutsch, Friedhof Mittelmeer. Wir hatten am Montag eine kleine, eigentlich wollten wir uns da treffen, wir hatten dann aber mehr eine kleine Vorbereitungssitzung. Wir werden am 20.08. weitermachen mit Cemetery Mediterranean Sea. Auch wieder mit Adam Wolf dabei. Wir werden versuchen, auch noch andere dazu zu kriegen. Diesmal noch neu strukturiert. Und das läuft dann auch wieder von der PPI aus. Auch auf natürlich dem mumble.ppi.rocks. Beim letzten ersten Treffen war ja eine richtig große Beteiligung da. Das gehört alles zum Thema Seebrücke dazu. Und wir werden eventuell auch noch weitergehende Dinge besprechen, die sogar mit eventuell in die Handlungsebene hineingehen. Ich würde mich freuen, wenn da auch viele Vertreter aus der Piratenpartei anwesend sind, weil ich vermute mal, ab dem Termin könnte sein, dass wir auch ein bisschen mehr Streubreite noch brauchen, auch weitere positive Unterstützung. Vielen Dank, Thomas. Bali, bitte. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir als Beauftragte im Moment einen Bundesparteitag planen. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, für den 16. bis 18.11. Also etwas anders als eure Vorgaben in Düsseldorf. Aha. Vielleicht wäre es schön, wenn ihr dem Bundesvorstand erstmal dazu die Informationen gebt, damit wir uns ein Bild dazu machen können. Also ich hätte jetzt nämlich erstmal dazu aufgerufen, weil ich da noch keine Kenntnis von hatte. Wir suchen immer noch eine Halle für den BPT 18.2. Ich bin davon ausgegangen, dass es eigentlich schon passiert wäre. Was genau? Dass die Information zu euch rübergekommen sei, weil die ersten beiden Wochenenden im November absolut unmöglich und vor allen Dingen 11.11. und Co. nahezu unmöglich sind. Wir haben ungefähr 40 bis 50 Hallen in Deutschland angefragt. Das will ich nicht in Abrede, definitiv nicht. Nur, also ich habe noch keine Kenntnis, weder über Düsseldorf noch über den Termin. Ich weiß, ich frage mal im Bundesvorstand, hat jemand von euch irgendwie Kenntnis davon? Mich würde interessieren, woher du die Kenntnis hast. Vielleicht kann der ihn, dann wissen wir, also, wer hat es denn dir gesagt? Buddy gehört zu Alcades, die beiden, die... Ja, aber jetzt, vielleicht hat es ja jemand anders, ich weiß nicht, kann er sagen. Nein. Aber hat jemand Kenntnis von Düsseldorf und dem Termin? Innerhalb des Bundesvorstands habe ich ein Ticket übersehen oder so, das kann ja auch passieren. Wohl nicht. Also ich habe auch keinen Antrag gesehen. Nein, der Antrag ist noch nicht da. Ich sagte, wir planen. Okay. Aber dass das noch nicht bei euch durchgegangen ist, per hier mal im Mumble, wundert mich jetzt arg. Ja. Und umso besser finde ich es, dass ich das jetzt gerade mal so anspreche, damit der Termin hier mal verlautbart wird. Ja, stopp, okay. Also das Ansprechen ist definitiv richtig, überhaupt keine Frage. Aber jetzt tut mir einen Gefallen. Bitte rennt noch nicht los, blockt noch kein Hotelzimmer, zu dem Termin noch gar nichts. Buddy, sorry, aber bitte tu mir einen Gefallen, sorg doch bitte nochmal dafür, dass wir im Bundesvorstand erstmal die Informationen dazu kriegen, was dann da Ambach ist, welche Kosten auf uns zukommen und so wie sich das gehört, wie wir das bislang auch vollzogen haben. Und dann sollte der Bundesvorstand nochmal mit der Orga sprechen, also mit dir und mit Alcades, und dann können wir den weiteren Schritt machen, okay? Ja, jetzt... Selbstverständlich, wir blocken noch keine Hotels, wir machen noch gar nichts. Der Antrag für einen Vertrag in Düsseldorf ist raus, die Anfrage. Genau. Und mehr auch nicht. Okay. Genau, also das wäre also genau auch meine Bitte, nicht irgendwie Termine verlautbaren, wie du es gesagt hattest. Wir hatten schon mal erlebt, dass aus der Zeitung dann BPT-Termine bekannt gegeben wurden. Das wäre einfach vom Prozess her für uns alle, glaube ich, einfacher. Das ist mir vollkommen klar und ich kenne um die Gegebenheiten. Alles klar. Dann sprich bitte Alcades an und dann lasst uns nochmal ihr beide mit dem Bufo zusammen kommunizieren, wie wir dann da weitermachen, okay? Aber vielen Dank für den Hinweis erstmal. Ja, wann, wo? Wir kommen auf euch zu. Machen wir so. Am besten ihr schiebt erstmal, oder Alcades, wer auch immer, schiebt erstmal die Informationen, wie mit den anderen Hallen bislang ja auch. Hattet ihr ja schon gemacht, die Informationen dazu zu uns rüber. Vorstand Ed und dann klingeln wir bei euch an. Darf ich noch was ergänzen wegen Terminen? Bitteschön. Und zwar auch um den gleichen Zeitraum, November, Anfang Dezember. Deswegen ist diese terminliche Festlegung auch wichtig. Plant auch die 42 e.V., welches ja die parteinahe Stiftung ist, auch ihre entsprechenden Termine, damit dort entsprechende Wahlen und dergleichen stattfinden. Das heißt, man sollte das auch noch mit reinnehmen. Was auch noch eine Rolle spielen könnte, das liegt aber jetzt nicht in meiner Hand, auch die PPU wird irgendwann im Herbst noch oder beziehungsweise Winter eine Council-Meeting haben. Da gibt es noch keine Details, auch da ist die Terminfindung noch ongoing, wie das auf Neudeutsch heißt. Das heißt, wir müssen uns hier insgesamt schon mal ein bisschen absprechen dann über Termine. Ja, das ist ja schön zu wissen, dass der 42 e.V. sich irgendwo zusammenfindet, vielleicht klappt das dann ja mal, dass er mal so einen kleinen Tätigkeitsbericht abgibt, wie wir das mal abgesprochen und angefordert haben, von dem wir leider bis heute noch nichts gehört haben. Aber das wäre ja klasse, dann kann sich das ja an dem Termin konsolidieren. Super. Nicht meine Baustelle. Ich habe es nur rübergegeben, weil ich die Informationen hatte. Ja, ist alles gut, alles gut. Ging ja nicht direkt an dich, sondern mal nur zu der Sache. Dankeschön für die Hinweise noch. Weitere Termine, weitere Fragen, bitteschön. Ja, ich hätte tatsächlich noch eine Frage an Thomas, der gerade da war. Wann habt ihr denn, oder mit wem habt ihr denn das die Hauptversammlung der PI in München ausgemacht? Ich habe jetzt gerade in deinen Kalender geschaut. An der IGS in München ist da noch nichts geblockt. Jetzt hätte mich mal interessiert, wer dir das zugesagt hat, weil der sollte dann auch den Termin da eintragen. Ich glaube, es nennt sich Landesvorsitzender. Ja, dann erinnere ihn doch mal dran, dass es da einen Kalender gibt. Nicht, dass da jemand bösartigerweise oder aus Versehen irgendwie eine andere Veranstaltung da drin plant und ihr euch dann kollidiert. Kann kommst du denn da hin, stehst vor der Tür und keiner schließt auf? Auch das haben wir schon erlebt. Erinnere mich an Fragen, weil jemand mal verpennt hatte. ich hau drauf an, kein Thema, aber ich kann für den Landeskalender nicht, Entschuldigung, ist dort geblockt und war auch ursprünglich für ein anderes Datum gedacht. Entschuldigung nochmal, also, ist eben in der IGS noch nicht geblockt, also das meine ich jetzt, also nicht, dass es da zu Kollisionen kommt, dann sagt bitte Martin Bescheid, dass er sich da nochmal kümmern soll. Ja, kein Thema, du hast ja zu und auch Zugriff, du weißt. Ja, danke schön. Gut, dann haben wir das auch soweit. Weitere Fragen, weitere Termine, last call. Ich schon wieder. Hui. Im Anschluss gibt es noch mal ein kleines Treffen. Ist eigentlich auch mit eingeladen, auch auf die Vorstandeliste, dass man mal angeht, das Thema Newsletter an die Mitglieder, sei es über Bundesbereich, über Länder und dergleichen. Das Modular ist ein Initialtreffen, also sprich Orga-Treffen. Geht es noch nicht mal um die Verteilwege, sondern wirklich erstmal wie, was, wo und dergleichen. Sind natürlich alle herzlich eingeladen. Wie gesagt, ist das erste Orga-Treffen. Ziel aber soll aber schon sein, dass man also wirklich auch die Mitglieder mal mit wirklichen Informationen aus den Ländern, aus den Kreisverbänden und so weiter informiert und sie natürlich mit abholt über die verschiedenen Wahlen, die wir die nächste Zeit zur Verfügung stehen haben. Findet ja, jetzt im Mammelstadt. Ich hoffe mal, dass noch einige auftauchen. Ich werde es wahrscheinlich moderieren, aber ich hoffe auf Teilnehmer, weil ich will es nicht selber machen. Gut, vielen Dank auch dafür nochmal, Thomas. Und das war dann auch der Last Call. Wenn nichts weiter mehr ist, was der Fall ist, dann beende ich diese Vorstandssitzung, die öffentlich oder den öffentlichen Teil um 21.35 Uhr. Bedanke mich bei den Zuhörern für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, hier im Mumble zu sein. Ich bedanke mich für eure Anträge und für eure Nachfragen, die überwiegend ja konstruktiv waren. Der ein oder andere konnte es sich nicht verkneifen, irgendetwas in den Patchchat zu schreiben, beziehungsweise hier im Mumble, wo man doch mal sagen müsste, ach, eigentlich hätte es doch lassen können, aber ist okay. Jedem steht das frei, sich der Gestalt zu präsentieren. Einen schönen Abend und die Bundesvorstandsmitglieder bitte ich dann jetzt in den nicht öffentlichen Raum. Also, Gabriele, vielen Dank fürs Protokoll. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend und der Rest, den sehe ich jetzt im NÖ-Teil. Dankeschön, tschüss.